Herzlich willkommen zum Essen-Satellitenseminar des Jahres 2013. Die Satellitenseminare organisieren wir jedes Jahr im Rahmen der Kapitalkurse und sind so Veranstaltungen, die eben um die Kapitalkurse herumkreisen und die sich mit besonderen Fragen der Kritik der politischen Ökonomie beschäftigen. Und heute haben wir Michael Heinrich eingeladen zum Thema Fetischismus. Michael beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit Marx und mit der Kritik der politischen Ökonomie, ist Politikwissenschaftler, hat seine Dissertation auch zur Kritik der politischen Ökonomie geschrieben, die Wissenschaft von Wert, darüber hinaus dann diese Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, die viele von euch eigentlich auch kennen, und auch noch ein Kommentar zum ersten Band des Kapitals. Der erste Teil eben ist ein Kommentar zu den ersten zwei Kapiteln, wie das marxische Kapital lesen, und bald, sehr wahrscheinlich im Juni, wird auch der zweite Teil vorliegen, und der ist dann zu Kapitel 3 bis 5, wenn ich mich nicht irre. Genau, wir haben gerade darüber geredet, dass die Einführung schon ins Spanisch und Englisch, also in die deutsche Einführung ist schon bei der 11. Auflage, also über 20.000 Stück sind verkauft worden, ins Spanisch und Englisch übersetzt und viele Übersetzungspläne in viele anderen Sprachen. Genau, so viel von mir. So, heute sollte es ja um Fetischismus gehen, um Gespenster, um okkulte Praktiken, Vampire, Werwölfe. Ich hoffe jetzt, dass ich niemanden enttäusche, der hier auf Splatterfilme oder deren Besprechung vorbereitet war. Der Splatterfilm, um den es nach wie vor geht, ist das Kapital von Marx. Da taucht es nämlich alles drin auf. Dass da über Fetischismus geredet wird, das wissen die meisten, aber es wird auch über Gespenster geredet, über die gespenstige Gegenständlichkeit des Werts. Es ist vom Werwolfsheißhunger des Kapitals die Rede und davon, dass das Kapital wie ein Vampir die lebendige Arbeit einsaugt, um die tote Arbeit, die es verkörpert, mit Leben zu füllen und ähnliches mehr. Das alles sind jetzt nicht einfach nur stilistische Besonderheiten von Marx. Es gibt einige Autoren, Literaturwissenschaftler, die haben gesagt, naja, der Marx hat das Kapital geschrieben, als in England Frankenstein und Dracula erfolgreiche Romane waren. Das hat halt so ein bisschen abgefärbt. Der Marx hat ja auch gerne gelesen. Und insofern wären da halt so Elemente einer Gothic Novel eingegangen. Das mag zum Teil richtig sein. Der Marx hat in der Tat sehr viel gelesen. Allerdings mehr Shakespeare, was dann die vielen Shakespeare-Zitate erklärt. Aber gerade diese Begriffe, also Fetischismus, Mystifikation, gespenstige Gegenständlichkeit, die haben eine eigenständige Bedeutung. Die transportieren eine eigenständige Ebene von Analyse, die für das Kapital und für die Kritik der politischen Ökonomie da auch ganz zentral ist. In den marxistischen Debatten wurde das allerdings sehr lange unterschätzt oder es wurde auch gar nicht wahrgenommen. Und wenn es wahrgenommen worden ist, dann wurde das doch eher so ein bisschen bagatellisiert. Für viele Marxisten ist es auch ein Problem, sich mit derartigen Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen. Du hast ja gerade auf die Veranstaltung mit Wolfgang Fritz Haug hingewiesen. Er hatte mich mal kritisiert in seinen Vorlesungen zur Einführung ins Kapital, dass ich den Wert als Gedankending bezeichnet hätte und das würde also zeigen, wie völlig verkehrt und idealistisch meine ganze Wert- und Kapitalauffassung sei. Nur hat der gute Wolfgang Haub dabei übersehen, dass das ein Marx-Zitat war mit dem Gedankending. Also hat er streng genommen nicht mich, sondern den alten Marx des Idealismus und der verkehrten Analyse überführt mit seiner Fußnote. Hintergrund ist, dass halt bei vielen Marxisten so ein Materialismusverständnis vorherrscht. Materialismus, das muss irgendwie sowas Bodenständiges sein zum Anfassen. Und wenn da jetzt einer über Gedankendinge und Gespenster redet, dann ist es auf jeden Fall schon mal verdächtig, ob da wirklich so furchtbar viel Materialismus noch übrig ist. Bei Marx, wenn man sich das so ein bisschen werkgeschichtlich anschaut, wird dieses Thema Fetischismus, Mystifikation, wird eigentlich immer wichtiger. 1845, 46 in der deutschen Ideologie, da ist er noch so drauf, dass er sagt, wir müssen empirisch konstatieren, was vorliegt. Es geht nur um die Tatsachen. Philosophische Spekulation verwirrt uns nur oder verwirrt es die richtige Wahrnehmung der Wirklichkeit. Wir konstatieren empirische Tatsachen. Erst im Laufe der 1850er Jahre, wo er dann nochmal richtig neu anfängt, sich mit der Ökonomie auseinanderzusetzen, ändert sich eigentlich auch seine ökonomische Analyse, das, was man heute als Kritik der politischen Ökonomie bezeichnet, das entsteht erst in den 1850er Jahren, also nach der deutschen Ideologie, nach dem Kommunistischen Manifest, das also keineswegs so eine Kurzfassung des Kapitals darstellt. Und in dem ersten größeren Manuskript, wo sich Marx seinem geplanten Projekt einer großen Kritik der politischen Ökonomie zuwendet, den Grundrissen von 1857-58, spielt Fetischismus eigentlich noch keine Rolle. Das ist so ein Übergangswerk. Erst in den 1860er Jahren, vor allem in diesem Manuskript Theorien über den Mehrwert, da bricht sich das so richtig Bahn, da ist dann wirklich von Fetischismus und Mystifikationen die Rede. In der ersten Auflage des Kapitals von 1867 spielt es schon im ersten Kapitel eine wichtige Rolle. Zu einem eigenen Unterabschnitt zusammengefasst, also die Fassung, die ihr alle kennt, wo der Warenfetisch der vierte Unterabschnitt des ersten Kapitels ist, dahin zu kommen schafft Marx dann allerdings erst in der zweiten Auflage von 1872-73. Also wenn man sich's werkgeschichtlich vergegenwärtigt, wird dieses Fetischthema eigentlich immer wichtiger, tritt da immer stärker in den Vordergrund. Worum geht's nun bei dieser Rede von Fetischismus? Bevor ich sage, worum es geht, sage ich erstmal, worum es nicht geht bei dem Fetischismus. Fetischismus, da muss man zunächst mal auch überlegen, der Begriff Fetischismus im 20. Jahrhundert hat eine andere Bedeutung als im 19. Jahrhundert, wo Marx schreibt. Heute ist jede Nachmittagstalkshow im Fernsehen voll von den Enthüllungen über die verschiedensten Fetischismen der Bürger. Fetischismen sind dann häufig sexuelle Obsessionen. Dieser Begriff des Fetischismus als einer Obsession, meistens einer sexuellen Obsession, der ist erst im 20. Jahrhundert entstanden, in der Nachfolge oder bereits bei ihm selber von den Analysen von Sigmund Freud. Da taucht es auf. Zu Marx-Zeiten gab es diese Verbindung nicht, da war Fetischismus die Bezeichnung für sogenannte primitive Religionen. Ein Fetisch war ein materieller Gegenstand, der von den Menschen selber produziert worden ist, ein bemaltes Holzstück, ein bemaltes Stück Leder. dem dann Kraft zugesprochen worden ist, eine magische Kraft, eine göttliche Kraft, der sich die Menschen unterworfen haben. Das war im 19. Jahrhundert der Begriff Fetischismus, ist also ein anderer Begriff als heutzutage. Marx verwendet diesen Begriff einerseits in polemischer Absicht, also er will der scheinbar aufgeklärten bürgerlichen Gesellschaft aufzeigen, ihr seid gar nicht so aufgeklärt, ihr seid gar nicht so jenseits dieser angeblich primitiven Stammesgesellschaften, die noch an solche Fetische glauben. Ihr habt auch euren Fetisch, Ware, Geld und Kapital. Aber der Begriff Fetischismus erschöpft sich nicht in dieser Polemik. Also er hat eine polemische Dimension, aber er erschöpft sich nicht in dieser polemischen Dimension. Er hat eine ganz präzise analytische Dimension, und diese präzise analytische Dimension, die bezieht sich auf die Art und Weise, wie in der bürgerlichen Gesellschaft, in der bürgerlichen Ökonomie ein gesellschaftlicher Zusammenhang hergestellt wird. Also Fetischismus hat es damit zu tun, wie Vergesellschaftung entsteht. Fetischismus hat es nicht zu tun mit irgendeinem falschen Bewusstsein, mit Ideologie. Das, was Marx unter Fetischanalyse fasst, ist dementsprechend auch keine Ideologiekritik, sondern Analyse bürgerlicher Verhältnisse. Diese bürgerlichen Verhältnisse, in denen wir allen leben, die uns völlig gewohnt sind, die wir alle kennen, so gut kennen, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen als etwas Besonderes, sind eigentlich, also die bürgerlichen ökonomischen Verhältnisse, sind eigentlich durch eine ziemliche Verrücktheit charakterisiert. Was ist hier so verrückt auf einer ganz grundlegenden Ebene? Ist verrückt, dass wir auf der einen Seite eine umfassende gesellschaftliche Arbeitsteilung haben. Wir sind alle wechselseitig aufeinander angewiesen, also kein einzelner Produzent, keine einzelne Produzentin kann von den eigenen Produkten leben. Wir sind auf viele andere angewiesen, weil es eine hochentwickelte Arbeitsteilung gibt. Gleichzeitig verhalten sich die Produzenten und Produzentinnen aber, als wären sie alle Robinsons auf einer einsamen Insel. Es herrscht Privatproduktion vor, Produktion nach privaten eigenen Maßstäben, nicht nur bei einem Einzelnen, auch für ein Unternehmen gilt es, für einen kapitalistischen Betrieb. Es wird dort entschieden, was und wie viel produziert wird. Und dann guckt man halt mal auf dem Markt, was und wie viel man absetzen kann. Hat man die Marktverhältnisse gut eingeschätzt, dann kann man einiges absetzen. Hat man die Marktverhältnisse falsch eingeschätzt oder haben die sich geändert, kann man zu wenig absetzen und geht eventuell pleite. Also wir haben auf der einen Seite allseitige sachliche Abhängigkeit, aber eine Organisation der Produktion, die privat unabhängig ist. Wie treten nun diese privaten Produzenten miteinander in Kontakt? Nicht etwa direkt, indem sie sich absprechen und ihre Produktion einrichten, also dann wäre es ja auch keine Privatproduktion mehr. Sie treten in Kontakt überhaupt nicht selber, sondern über ihre Produkte. Ausgetauscht werden Produkte. Insofern müssen sich, das ist keine Entscheidung, keine Willkür, insofern müssen sich die gesellschaftlichen Eigenschaften, die gesellschaftlichen Charaktere, nennt Marx das, der Arbeit der Produzenten darstellen als gegenständliche Charaktere der ausgetauschten Produkte. Also ob meine Arbeit etwas Sinnvolles ist für die Gesellschaft, ob jemand anders etwas damit anfangen kann, stellt sich dar als eine sachlich objektive Eigenschaft des des ausgetauschten Produktes. Es stellt sich nämlich dar, ob dieses Produkt Wert besitzt oder ob es keinen Wert besitzt, ob es viel Wert besitzt oder ob es wenig Wert besitzt. Und diese Eigenschaft, die scheint von mir als Produzent genauso unabhängig zu sein wie die Farbe oder das Gewicht. Das ist eine objektive, gegenständliche, also im Gegenstand begründete Eigenschaft. Es ist also diese verrückte gesellschaftliche Praxis, allseitige Abhängigkeit, Privatproduktion, die den Fetischismus der Waren hervorbringt, dass gesellschaftliche Charaktere der Arbeit auftreten als gegenständliche Eigenschaften der Dinge. Insofern ist dieser Fetischismus auch keine Täuschung. Der Fetischismus ist in der bürgerlichen Gesellschaft etwas ganz Reales. In diesem Fetischabschnitt betont der Marx das auch, da hebt er hervor, dass die Dinge den Menschen wirklich so erscheinen, wie sie sind, nämlich als von ihnen unabhängig mit gesellschaftlichen Eigenschaften begabte Dinge. Das ist keine Einbildung, das ist kein falsches Bewusstsein, das ist kein Schleier vor der Realität, sondern das ist die Realität selber in der bürgerlichen Gesellschaft. Zu einem Schein, zu etwas Falschem wird das nur, wenn diese fetischistischen Verhältnisse verallgemeinert werden, wenn davon ausgegangen wird, dass in jeder Gesellschaft die Dinge so eine objektive Eigenschaft wie Wert haben müssten. Also wenn das, was spezifisch ist für die bürgerliche Gesellschaft, wenn man das verallgemeinert in die gesamte Geschichte, wenn das zu einer, wie Marx es nennt, Naturtatsache der Gesellschaft wird, also sozusagen für jede Gesellschaft ist es natürlich, dass die Arbeitsprodukte Wert haben, dann ist es falsch. Dann kann man das kritisieren als falsche Auffassung. In der bürgerlichen Gesellschaft, da ist aber der Fetischismus keine Einbildung, sondern Realität. Das sind die Dinge wirklich mit einem Eigenleben begabt. Da hat sich der gesellschaftliche Zusammenhang gegenüber den Produzenten und Produzentinnen verselbstständigt. Als Beispiel dieser Verselbstständigung, die jetzt weit über die Ware hinausgreift und das Ganze der bürgerlichen Gesellschaft umfasst, verwende ich immer gerne ein Beispiel einer Aufklärungssendung, die das erste deutsche Fernsehen jeden Tag oder zumindest an den fünf Arbeitstagen in der Woche 5 Minuten vor 8, kurz vor der Tagesschau, ausstrahlt. Diese Aufklärungssendung hat einen etwas merkwürdigen Namen Börsenbericht. Da kann man nämlich sehen, so vor dem Hintergrund der Frankfurter Börse, so hinten ist das Diagramm mit dem DAX angezeichnet, im Vordergrund steht dann ein Journalist oder eine Journalistin, die dann gefragt wird, ja, wie war das denn jetzt heute, der Börsentag, wie ist der denn verlaufen? Und dann kann man solche tollen Aussagen hören, ja, der DAX, es ist nicht ganz klar, wie sich der DAX weiterentwickeln wird. Er hat heute anfangs erst ein bisschen gezittert, aber dann hat er sich wieder befestigt. Nach einer Weile wurde er aber wieder sehr unsicher. Also der DAX, das unbekannte Wesen, das mal zittert, das mal an Sicherheit gewinnt, das mal schnell, das mal langsam läuft. Also etwas, das mit eigenem Leben begabt ist. Und das ist keineswegs eine Einbildung dieses Reporters oder derjenigen, die ihn da fragen. Das ist Realität. Von der Bewegung des DAX hängt nämlich in der kapitalistischen Ökonomie Deutschlands so einiges ab. Wenn viele Leute, wie das heute gefordert wird und in gewisser Weise nötig ist, nicht darauf vertrauen, dass die gesetzliche Rentenversicherung mal genug auszahlt, um im Alter davon leben zu können, wenn man dann, wie das so schön euphemistisch heißt, privat Vorsorge treffen soll und das Geld in Aktien oder Aktienfonds anlegt, dann hängt von der Bewegung dieses DAXes, hängt es dann ab, wie gut oder wie schlecht ich, wenn ich mal in Rente bin, leben kann. Also das hat wirklich ganz reale Auswirkungen. Und es ist auch völlig real, dass niemand wirklich voraussehen kann, was passiert mit dem DAX. Also alles das, was da der Marx unter Fetischismus fasst, das ist keine Einbildung. Das ist in einer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft knallharte Realität. Und nicht etwa falsches Bewusstsein. Das ist der erste wichtige Punkt, den man berücksichtigen muss, wenn wir über Fetischismus reden. Der zweite Punkt, der sehr wichtig ist, der Fetisch hört nicht beim wahren Fetisch auf. Die meisten von euch, nehme ich an, also hier Hintergrund der Kapitalkurse, haben wenigstens mal den ersten Band Kapital gelesen. Ihr habt das erste Kapitel gelesen, ihr kennt den wahren Fetisch. Und auch ein Großteil der Literatur beschränkt sich auf den wahren Fetisch. Aber die Analyse des Fetischismus zieht sich wirklich durch die drei Bände des Kapitals hindurch. Das ist nicht bloß so eine Sache am Anfang, die dann mal abgehakt wird und dann geht es mit Ausbeutung, Akkumulation und Krisentheorie weiter. Nein, der Fetischismus ist eigentlich von Anfang bis Ende im Kapital anwesend. Der Fetischabschnitt wird vorbereitet, bereits im ersten Unterabschnitt vom ersten Kapitel, wo auf der dritten oder vierten Seite bereits davon die Rede ist, dass die Wertgegenständlichkeit eine gespenstige Gegenständlichkeit ist. Der Marx redet plötzlich von Gespenstern, wenn es um den Kapitalismus geht. Warum ist die Wertgegenständlichkeit gespenstisch? Oder wie er im Wertformabschnitt vielleicht noch ein bisschen provokativer schreibt, der Wert sei eine übernatürliche Eigenschaft. Eine übernatürliche Eigenschaft, also das, was man normalerweise eben ja, mit Gespenstern, mit Magie und Ähnlichem verbindet, das sei der Wert. Warum diese Begrifflichkeit? Das ist nicht einfach nur ein Spleen, das ist nicht einfach nur Stil, sondern das ist wirklich präzise. Was ist der Wert? Ein gesellschaftliches Verhältnis, das als gegenständliche Eigenschaft auftritt. Das heißt, den Wert kann ich genauso wenig fassen, nicht nur anfassen, auch ich habe Probleme, ihn intellektuell zu fassen. Ich kann ihn genauso wenig einfach fassen, wie ich ein Gespenst fassen kann. Aber er hat Wirkungen, zumindest wie die Gespenster Wirkungen haben für die Leute, die an Gespenster glauben. Die haben nämlich dann Angst, in ein Haus zu gehen, wo es heißt, da drin spukt's. In unserer gesellschaftlichen Praxis oder aufgrund unserer gesellschaftlichen Praxis sind wir darauf angewiesen, an dieses Wertgespenst zu glauben. Das ist real in dieser Praxis und insofern hat dieses Wertgespenst für uns alle auch ganz knallharte Auswirkungen, auch wenn wir es nicht anfassen und auch gewisse Probleme haben, es begrifflich zu erfassen. Insofern ist diese Rede von der gespenstigen Gegenständlichkeit den übernatürlichen Eigenschaften eine sehr präzise Rede und im Fetischabschnitt wird es dann praktisch nochmal aufgenommen und in einen breiteren Rahmen gestellt. Die Fetischanalyse geht dann weiter. Im zweiten Kapitel ist vom Geldfetisch die Rede. Beim Geldfetisch handelt es sich darum, dass Geld, das allgemeine Äquivalent, nicht allgemeines Äquivalent ist, weil dieses Etwas, das als Geld fungiert, besondere Eigenschaften hätte, sondern weil wir uns auf dieses Etwas als allgemeines Äquivalent beziehen, dieses darauf beziehen, aber überhaupt nicht mehr sichtbar ist. Der Marx findet im zweiten Kapitel dafür eine schöne Formulierung. Er spricht nämlich davon, dass die vermittelnde Bewegung in ihrem Resultat verschwindet. Also die vermittelnde Bewegung, wie wird Geld zu Geld, indem wir uns auf etwas, sei es nun Gold oder sei es eine Banknote, als allgemeines Äquivalent alle beziehen. Nur indem wir dieses Beziehen praktizieren, verleihen wir diesem Etwas eine gewaltige gesellschaftliche Macht. Nur das Beziehen ist überhaupt nicht mehr sichtbar. Wir finden alle das Geld vor, und wenn wir sagen, Geld ist uns doch vollkommen egal, wir wollen uns nicht darauf beziehen, erklärt man uns für verrückt. Also wir haben unter dieser dominierenden kapitalistischen Praxis gar keine Chance, individuell auszusteigen. Wenn wir aber nicht aussteigen, dann sind letzten Endes auch wir selber es, die die Macht des Geldes befestigen mit unserer Praxis. Es sind nicht die anderen nur, es sind auch wir. Wir selber stellen diesen Geldfetisch tagtäglich wieder her. Im dritten Kapitel geht es weiter. Dieses dritte Kapitel, häufig unterschätzt, als würde es da nur um die drei Geldfunktionen gehen. Dieses dritte Kapitel ist aber weit mehr. Es ist eine Analyse der einfachen Warenzirkulation, der Oberfläche des kapitalistischen Reproduktionsprozesses. Und da wird nochmal, ausgehend von dieser Analyse von Waren- und Geldfetisch, wird weitergetrieben die Analyse der Verselbstständigung gesellschaftlicher Verhältnisse. Im vierten Kapitel, wo es dann endlich um Kapital geht, wird einerseits die Verwertung des Kapitals, die berühmte Formel GWG', die ihr alle kennt, wird einerseits formanalytisch untersucht und es wird herausgearbeitet, dass auf dieser Ebene von Formanalyse, also wo wir nur sehen GWG', die Vermehrung des Werts als eine Art okkulte Qualität, das ist wörtlich Marx, okkulte Qualität des Kapitals erscheint. Kapital scheint die Eigenschaft zu haben, weil es wert ist, neuen Wert schaffen zu können. Das ist im Übrigen auch genau die Art und Weise, wie die bürgerliche Ökonomie, die Volkswirtschaftslehre, Kapital auffasst. Kapital ist das, was Gewinn produziert. Wie das genau geht, was dem gesellschaftlich zugrunde geht, wird dann nicht untersucht, sondern höchstens, wie man diesen Gewinn steigern kann. Aber die Möglichkeit der Produktion des Gewinns wird vorausgesetzt. Und wenn man fragt, ja, wie ist das denn möglich, dann erhält man keine Antwort oder zumindest keine vernünftige Antwort. Deswegen fragt man ja meistens auch gar nicht, sondern guckt eben nur, wie kann man den Gewinn steigern in der bürgerlichen Ökonomie. Die okkulte Eigenschaft der Wertvermehrung wird von Marx auf einer sehr abstrakten Ebene im vierten und fünften Kapitel erklärt, mit Kauf und Verkauf der wahren Arbeitskraft auf der einen Seite, der Konsumtion der wahren Arbeitskraft im Produktionsprozess auf der anderen Seite. Also wir erfahren da, wie ist es überhaupt möglich, dass diese Wertvermehrung stattfindet. Es ist nicht allein eine Sache der Produktion, es ist nicht allein eine Sache der Zirkulation, es ist ein bestimmtes Zusammenspiel von Produktion und Zirkulation. Dieses Zusammenspiel wird dann im Rest vom ersten Band und im zweiten Band genauer analysiert. Also das, die Ebene, die wir am Ende des vierten Kapitels vom ersten Band erreicht haben, GWG' als eine abstrakte Bewegung der Verwertung, Das erreichen wir eigentlich wieder, wenn man am Anfang vom dritten Band angekommen ist, wo sich der kapitalistische Prozess, Reproduktionsprozess darstellt als Einheit von Produktion und Zirkulation und der Profit auftritt als, wie Marx das dann am Anfang vom dritten Band nennt, Frucht des Kapitals. Also auf dieser Ebene der entwickelten Einheit von Produktion und Zirkulation ist der Zusammenhang von Profit und Arbeit, Mehrarbeit, der ist da völlig verschwunden. Entscheidendes Zwischenglied für dieses Verschwinden ist die Lohnform. Lohn und Wert der Arbeitskraft muss man genau auseinanderhalten. Was der Marx im vierten Kapitel analysiert, ist Wert der Arbeitskraft. Weil der Wert der Arbeitskraft geringer ist als der von der Arbeitskraft produzierte neue Wert, wenn die unter entsprechenden Bedingungen verausgabt wird und das Produkt getauscht wird, entsteht mehr Wert. Im Lohn erscheint aber nicht die Arbeitskraft als bezahlt, sondern es erscheint die Arbeit als bezahlt. Ja, wenn die Arbeit aber schon komplett bezahlt ist, dann kann die für den Profit nicht mehr verantwortlich sein. Ausbeutung gibt es dann nicht mehr. Es gibt dann den Profit wiederum als Frucht des Kapitals, wo wir nicht mehr genau sagen können, wo kommt diese Frucht eigentlich her. Und diesen Gedankengang, den spielt Marx dann im dritten Band durch. Profit, Durchschnittsprofit, merkantiler Profit, Zins, bis er dann im Abschnitt über zinstragendes Kapital und Kredit wirklich auch den Kapitalfetisch als die dritte grundlegende Fetischform entwickelt. Dieses fertig entwickelte Kapital, also als Einheit von Produktion und Zirkulation entwickelt, hat die okkulte Fähigkeit, Profit und Zins abzuwerfen. Es ist nicht mehr sichtbar, wo Profit und Zins herkommen. Die Verbindung zur Arbeit ist völlig gekappt. Es gibt nur noch das Kapital mit diesen merkwürdigen Eigenschaften, wo es dann in der ökonomischen Theorie so unterschiedliche Erklärungsweisen gibt, die aber letzten Endes alle nicht wirklich sagen können, wo kommt dieser neue Wert her, wie macht es denn das Kapital, wirklich diesen neuen Wert zu produzieren. Es geht immer nur, wie kann dieser neue Wert vergrößert werden. Da können einigermaßen rationale Argumente dafür vorgebracht werden. Aber bevor wir über die Vergrößerung dieses Profits reden, wäre ja die grundsätzliche Frage zu stellen, wo kommt der überhaupt her? Und da sieht es dann mit den Antworten allerdings mau aus. Dass es so mau aussieht mit den Antworten, ist jetzt allerdings nicht der individuellen Unfähigkeit von einzelnen Ökonomen geschuldet, sondern das ist ja genau das, was der Marx in seiner Analyse deutlich machen will, dass es mit diesen Antworten so mau aussieht, ist selbst ein Resultat des kapitalistischen Produktions- und Reproduktionsprozesses. Das, was in diesem Prozess passiert, wird durch ihn selber unsichtbar gemacht. Das Verschwinden der Quelle von Wert und Mehrwert ist nicht individuelle Blindheit, sondern ist systemisch bedingter blinder Fleck in der kapitalistischen Ökonomie. Die ganzen Fetischformen, die der Marx analysiert, werden dann am Ende vom dritten Band, wo alle, die noch nicht hingekommen sind hier, ich Ihnen nur empfehlen kann, ihr müsst dahin kommen, denn dann ist es erst fertig. Wenn ihr vorher aufgebt, entgeht euch nicht bloß die Schlusspointe. Ihr versteht auch den Zusammenhang nur mangelhaft. Am Ende dieses dritten Bandes werden diese ganzen Überlegungen zu Fetischformen, Mystifikationen, Verkehrungen zusammengefasst in der trinitarischen Formel. Trinitarische Formel, warum trinitarisch? Weil es drei sind. Trinität, gleichzeitig auch so ein religiöser, theologischer Begriff, wie schon Fetisch, das ist, da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen, das ist auch noch so ein Subtext, der sich durchs ganze Kapital durchzieht, ein Spielen mit religiös-theologischen Begriffen, das ist nämlich nicht nur der Fetisch, das ist die Transsubstantiation, also die Wesensverwandlung. Im vierten Kapitel die Einheit von Gott Vater und Gott Sohn und dann eben am Ende des dritten Bandes die Trinität in der christlichen Religion ist die Dreiheit von Gott Vater, Gott Sohn und Heiligem Geist. Und der Marx sieht eine ähnliche Trinität in der bürgerlichen Ökonomie am Wirken, nämlich die Dreiheit von den drei sogenannten Produktionsfaktoren, die zusammenwirken müssen, Kapital, Arbeit und Boden. Und wenn sie zusammenwirken, wenn sie was Neues hervorbringen, müssen sie auch eine bestimmte Revenue, ein bestimmtes Einkommen erhalten. Und was ist dieses Einkommen? Der Anteil, den sie beigetragen haben zur Entstehung dieses Produkts. Und was erhalten die dann, diese drei Produktionsfaktoren, als Einkommen? Der Faktor Kapital erhält Profit respektive Zins, der Faktor Arbeit erhält Lohn, der Faktor Boden erhält Grundrente. Das ist ein Bild, mit dem die meisten ökonomischen Lehrbücher anfangen. Produktionsfaktorentheorie, damit fangen die meisten Lehrbücher der Volkswirtschaftslehre oder der Makroökonomie an. Das wird als etwas ganz Selbstverständliches vorausgesetzt. Bei Marx ist diese Produktionsfaktorentheorie Resultat. Der fängt nicht damit an, der zeigt vielmehr, wie überhaupt diese Idee entstehen kann. Es ist nicht irgendetwas besser oder schlechter Ausgedachtes, sondern es ist das Bild, was der Kapitalismus von sich selber entwirft. Das Bild, das als spontanes Bewusstsein im Kapitalismus entsteht. Marx bezeichnet diese Verhältnisse der trinitarischen Formel daher auch als Religion des Alltagslebens. Also im Alltag geht man von diesen drei Produktionsfaktoren so selbstverständlich aus, wie der religiöse Mensch davon ausgeht, dass da irgendwo der Gott existiert und auf ihn runterschaut. Das wird überhaupt nicht in Frage gestellt, sondern man guckt dann halt, wenn man gläubig ist, dass man ein einigermaßen gottgefälliges Leben führt, nicht zu viele Sünden begeht. Wenn man Katholik ist, kann man dann beichten gehen. Protestanten haben es schwerer. So ähnlich verhalten wir uns auch ökonomisch. Wir akzeptieren diese Produktionsfaktoren als gottgegeben, versuchen uns dann innerhalb dieser Logik der Produktionsfaktoren so rational, so zielstrebig zu verhalten, wie das einigermaßen geht, und reproduzieren damit genau diese Verhältnisse. Fetischismus ist also, geht vom ersten Band, vom ersten Kapitel durch bis zum Ende des dritten Bandes. Fetischismus drückt einen ganz wesentlichen analytischen Aspekt der Kritik der politischen Ökonomie aus. Es ist nicht bloß oder nicht überhaupt falsches Bewusstsein. Es ist ein objektiver Tatbestand, der immer wieder reproduziert wird. Bei Marx hört es im Kapital am Ende des dritten Bandes mit dieser trinitarischen Formel fast auf. Es folgt noch ein Kapitel über Klassen, das allerdings nach anderthalb Seiten abbricht. Wir wissen nicht, was in diesem Kapitel über Klassen genau hätte stehen sollen. Es gibt vieles zu Klassen, auch im Kapital, aber dieses Schlusskapitel bleibt ungeschrieben. Allerdings kommt es mir nicht so ganz zufällig vor, dass die trinitarische Formel unmittelbar vor diesem angefangenen Kapitel über Klassen abgehandelt wird. Die trinitarische Formel, diese Religion des Alltagsbewusstseins, hat natürlich auch einen enormen Einfluss auf spontan entstehendes Klassenbewusstsein. In Deutschland, wo man ja das Wort Klasse gar nicht in den Mund nehmen darf, also selbst wenn ein SPD-Politiker auch nur von Schicht oder Unterschicht redet, dann kriegt er Prügel, das sei ja diskriminierend, dürfe man nicht sagen und unsere Gesellschaft sei doch überhaupt nicht so. Klasse ist hier völlig verpönt. Da haben ja viele Leute den Eindruck, wenn man von Klasse oder Klassenbewusstsein spricht, das sei bereits an sich etwas völlig Revolutionäres, weit gefehlt. Wenn man über Klasse oder Klassenbewusstsein spricht, geht es um objektive Tatbestände und noch lange nicht um irgendwelche revolutionären Entwicklungen. In anderen Ländern ist es etwas bekannter in Deutschland als in Deutschland. In England konnte Margaret Thatcher ohne weiteres von der Working Class sprechen, ohne in den Ruf zu geraten, sie sei jetzt plötzlich Marxistin geworden. Klassenbewusstsein selber ist auch noch lange kein revolutionäres Bewusstsein, sondern es ist erstmal Bewusstsein der eigenen Stellung innerhalb dieser Gesellschaft. Und das Bewusstsein von der eigenen Stellung in dieser Gesellschaft ist geprägt durch diese Religion des Alltagslebens, durch das, was Marx unter dieser trinitarischen Formel fasst. Da gibt es die drei Produktionsfaktoren, die zusammenwirken und dann entsprechend ihres Beitrags auch etwas zurückerhalten sollen. Ja, und da kann es dann natürlich passieren, dass der eine Faktor ein bisschen schlechter gestellt ist als der andere Faktor. Wenn dieser Eindruck entsteht, dann spricht man von einer sogenannten Gerechtigkeitslücke. Dann ist die Verteilung zwischen den Faktoren nicht gerecht. Rot-Grün hat 1998 die Wahlen gewonnen mit diesem Slogan, es gibt eine Gerechtigkeitslücke, die Verhältnisse zwischen Kapital und Arbeit sind so ein bisschen derangiert, sind nicht mehr ganz im Lot und sie sind dann angetreten, diese Verhältnisse wieder ins Lot zu bringen. Das hat der SPD das beste Wahlergebnis seit Menschengedenken beschert. Das heißt, diese Gerechtigkeitslücke, diese Vorstellung von einem Ausgleich zwischen den Faktoren, der trifft wirklich auf ein Massenbewusstsein. Das ist nicht einfach nur der Erfolg von irgendwelchen Werbestrategen, sondern der spricht wirklich verbreitete Bewusstseinsstrukturen an. Die Politik von Rot-Grün war dann ja auch entsprechend, das Verhältnis von Kapital und Arbeit wurde wieder einigermaßen ins Lot gebracht, indem die Verwertungsmöglichkeiten des Kapitals verbessert worden sind, sozialstaatliche Sicherungen abgebaut wurden. Das war halt notwendig aufgrund von Globalisierung, von Krise, von allem Möglichen. Das heißt, die Logik dieser Politik ist vollkommen innerhalb dieser trinitarischen Formel. Sowohl das Bewusstsein der Wähler oder der meisten Wähler und Wählerinnen jedenfalls bewegt sich innerhalb dieses Bewusstseins, als auch die Politik bewegt sich innerhalb dieses Bewusstseins. Auch in den Gewerkschaften ist das sehr weit verbreitet. Ein guter Lohn für gute Arbeit gab es eine Kampagne. Was ist denn ein guter oder gerechter Lohn? Das ist die richtige Akzeptanz des Faktors Arbeit innerhalb dieser Produktionsfaktoren. Das sind alles Elemente eines Klassenbewusstseins, aber eines Klassenbewusstseins, das ganz immanent in dieser bürgerlichen Gesellschaft verbleibt. Diese bürgerliche Gesellschaft überschritten, transzendiert, wird erst, wenn auch diese trinitarische Formel, diese Vorstellung von Produktionsfaktoren, der Wunsch nach einem gerechten Ausgleich, wenn der überwunden wird. Kapitalismus wird nicht abgeschafft durch die Verwirklichung irgendeiner Gerechtigkeit zwischen Kapital und Arbeit. Kapitalismus wird erst dann abgeschafft, wenn kapitalistische Verhältnisse abgeschafft werden. Und das hat letzten Endes nichts mehr mit Gerechtigkeit zu tun, sondern mit politischem Kampf. Also der Kampf für irgendwelche gerechten Forderungen, für gerechte Verhältnisse, ist nichts, was über den Kapitalismus hinausbreitet. Das bleibt erstmal innerhalb. Das ist in vielen Situationen durchaus notwendig. Man muss auch innerhalb der Verhältnisse überhaupt mal überleben können. Ich will das jetzt nicht denunzieren, diese Kämpfe, aber man muss sich darüber im Klaren sein, was für eine politische Bedeutung, was für eine politische Relevanz sie haben. Diese Fetischismus-Analyse und die Analyse der trinitarischen Formel, die zeigen uns auf, in welchem Rahmen solche immanenten Kämpfe stattfinden und an welchen Punkten oder was gemacht werden muss, um sie zu überschreiten. Und insofern, das ist jetzt meine letzte Bemerkung, dann bin ich auch am Ende, insofern hat diese Fetischismus-Analyse nicht nur eine analytische Dimension, wir erfahren irgendwie halt ein bisschen was Genaueres, wie jetzt bürgerlich-kapitalistische Verhältnisse strukturiert sind, es hat auch eine eminent politische Dimension, und nur wenn man dieser politischen Dimension sich bewusst ist, sie verwenden kann, nur dann haben wir auch eine Chance, Kämpfe zu führen, die dann vielleicht eines Tages mal zur Abschaffung des Kapitalismus führen und nicht bloß zu einem irgendwie gerechteren Zusammenleben innerhalb des Kapitalismus beitragen sollen. So, jetzt habe ich euch lange genug strapaziert und bin wirklich am Ende. Mit der Stimme aber noch nicht. Mit der Stimme noch nicht, ich hoffe es. Wir wollen ja noch diskutieren. Ja. Vielen Dank, Michael. Es wurde also heute Abend auch nochmal anhand des Fetischs wiederholt, dass man unbedingt die drei Bände lesen muss, weil heute ja auch relativ viele Leute aus dem Kurs zum Essen waren. Sind. Es geht also nicht nur darum, dass wir immer mal wieder die eine oder andere Frage gar nicht beantworten können auf der Ebene des ersten Bandes, was wir schon oft genug dieses Jahr gehört haben, sondern eben auch darum, dass bestimmte auch sehr wichtige grundlegende Begriffe einfach weiterentwickelt werden, und zwar eben bis zum Ende des dritten Bandes. Genau, jetzt ist die Fragenrunde eröffnet. Ich habe hier schon vorne eine Wortmeldung und da schon die zweite. Wir versuchen es weiter ohne Mikro, genau. Und wenn es dann nicht geht, müsst ihr ja sagen, ob die Fragen einigermaßen ankommen. Kann erst jemand das Fenster öffnen vielleicht? Ja. Das können wir gerne machen. Das mache ich auch gleich. Das haben wir nicht von Anfang an gemacht, weil es relativ laut ist da draußen. Und normalerweise müssen wir es dann wieder machen. Du kannst ja, Otto, schon mal deine Frage. Ja. Ah ja, also zwei Vorbemerkungen, dann die Frage. Also ich fand das Beispiel mit dem Dachs sehr schön. Ich habe mir dann die Dachshaare zitternd vorgestellt und dachte an das empfindliche Rehkapital. Und an einer späteren Stelle auch an das arbeitende Geld, was ja sehr gut aus diesem Fetischverhältnis hervorgeht. Und als drittes, Warren Buffett ist ja einer von denen, die Klassenverhältnisse überhaupt gar nicht bestreiten. Er sagt ja nur, meine Klasse ist dabei, den Klassenkampf zu gewinnen. Aber jetzt die Frage, da war ich ein bisschen irritiert, dass in der rot-grünen Regierungszeit eine Gerechtigkeitslücke geschlossen wurde. Vielleicht habe ich es falsch verstanden. Unter Gerechtigkeitslücke denke ich, dass irgendwas aus dem Lot, in diesem Fall natürlich Innerkapitalismus, aus dem Lot geraten wäre. Aber das, was da gemacht worden ist, da würde ich doch eher sagen, dass die Gerechtigkeitslücke vergrößert worden ist. Das war ja auch ironisch. Ich sagte ja, es wurde dann so geschlossen, wie es für das Kapital günstig ist. Die Verwertungsbedingungen wurden verbessert. Ja, ich hatte da noch eine zweite Wortmeldung. Michael, wollen wir ein paar sammeln? Ja, ja, sammeln. Nur das konnte ich halt schon. Vielen Dank, Heinrich, für diesen Vortrag, weil das immer, wie gesagt, wenn man den zweimal die Zeit noch erwähnt, nur studiert hat, dann kommt es jetzt zurück. Geht das mit Mikro? Ja. Das wäre vielleicht doch das Wort. Die eigentlich wäre auch die Aufnahme. Haben wir die schon auf. Also nochmal schönen Dank, weil das die Fortsetzung der Mittel mit anderen Formen sind der Politik. Michael, ich würde mich nochmal interessieren in der trinitarischen Formel, die du mir nochmal gut ins Bewusstsein gerufen hast. Wo kann man nicht ganz 300-400 Seiten, sondern vielleicht 10-20 Seiten in welcher Broschüre nochmal nachlesen? Vielleicht kann man auch nochmal von der Luxemburg-Stiftung ein Seminar machen, weil ich denke mal, das ist hochaktuell. Werbung in eigener Sache. Das war jetzt die Abteilung Werbung. Gut, okay. Mich würde nochmal interessieren, wie deine Wahrnehmung ist, wenn man Unterschriften sammelt, kriegt man ja auch so einen Bewusstseinsstand in der Bevölkerung mit dieser Frage. Haben wir Bewusstseinsverhältnisse, wo der Kapitalismus sich selbst überflüssig macht? Es erinnert mich viel an die DDR, wo letztendlich die Menschen eigentlich fertig waren mit diesem Thema. Jetzt, wie auch immer, darüber kann man jetzt diskutieren, so die Bewusstseinslage. Also Zauberland ist abgebrannt, hat der Rio Reiser schon vor 20 Jahren gesungen. Und dann würde mich nochmal interessieren, ich habe immer einen Disput mit einem Genossen aus der DKB, haben wir noch die klassische Arbeiterklasse? Oder wie siehst du das angesichts Klassenbewusstseinslage? Haben wir die noch oder gibt es da doch einen sozialen, mentalen Wandel? Klär mich mal auf, wie du das siehst. Danke. Ich habe eine Bemerkung zur trinitarischen Formel. Dass die trinitarische Formel ist ja kein Fetisch, sondern die ist ja ganz harte Realität. Man muss dabei beachten, dass das ein doppelt ist, die trinitarische Formel. Das eine ist die harte Realität, die Natur, der Boden, die uns hier auf uns gibt, die Arbeit, durch die wir unsere Lebensverhältnisse gestalten und das Kapital, das als gesellschaftliches Verhältnis diese Arbeit und diesen Boden leitet. Das ist das Reale. Und dann gibt es die Sache mit dem, was du gesagt hast, also die Form, wie man daran im Kapitalismus daran teilhat, ist die Arbeit ist der Lohn, der Boden ist die Rente bzw. die überhöhten Mieten, die wir bezahlen müssen. Das ist ja auch Land, das ist ja auch Boden. Und Zins und Zinseszins möchte ich nicht, dass das nicht vergessen wird. Ich würde nur darauf hinweisen, dass das doppelt zu sehen ist in der trinitarischen Formel. Einerseits unsere Realität, die in drei Begriffen sehr griffig zu begreifen ist, und dann die kapitalistische Form der Verteilung, der unterschiedlichen Verteilung. Okay. Noch weitere? Na, ich glaube. Wenn keine, dann würde ich. Das war ja schon. Ja, dann mache ich bei dir. Teils umfassend. Kurz, vielleicht die letzte Frage, das kann ich ein bisschen kürzer beantworten. Ich würde es nicht so auf Verteilung und Nichtverteilung begrenzen mit der Realität. Was ist bei der trinitarischen Formel real und was ist, also real in Anführungszeichen, weil real ist alles, auch die Trinität ist real. Was ist da der Doppelcharakter? In jeder Gesellschaft, in jeder Ökonomie, wenn man da produziert, braucht man Arbeit, menschliche Arbeit. Wir brauchen Werkzeuge, Produktionsmittel und wir brauchen Boden, auf dem das Ganze stattfindet, oder in der Landwirtschaft ist der Boden selber noch Produktionsmittel. Also es gibt drei sachliche Bestandteile jeder Produktion, ob das jetzt beim Neandertaler der Fall ist oder heutzutage. Heutzutage haben diese drei sachlichen Bestandteile aber eine bestimmte gesellschaftliche Form. Der Boden tritt auf in Gestalt des Grundeigentums. Boden ist nicht von Natur aus Grundeigentum. Boden ist sandig oder erdig, aber der ist nicht Eigentum oder Nicht-Eigentum. Das ist was Gesellschaftliches. Die menschliche Arbeit in einer kapitalistischen Gesellschaft tritt auf in Form der Lohnarbeit. Dass es also Menschen gibt, die ihre Arbeitskraft verkaufen. Das ist auch nicht natürlich Gott gegeben oder so etwas, sondern ist ein historisches Resultat, was Marx im Abschnitt über die ursprüngliche Akkumulation analysiert. Diese doppelt freien Arbeiter und Arbeiterinnen müssen erstmal historisch produziert werden, dass sie politisch frei sind, sie können Verträge eingehen, aber auch frei von allen Lebens- und Subsistenzmitteln, sodass sie gezwungen sind, das Einzige, was sie haben, nämlich ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und das Dritte, die Werkzeuge, die Maschinen, die Rohstoffe, die für jede Produktion notwendig sind, haben hier die Form von Kapital. Wert, der sich verwerten soll. Das ist auch nicht natürlich. Das heißt, was in dieser trinitarischen Formel passiert, ist, dass die spezifisch gesellschaftliche Gestalt der sachlichen Produktionsbestandteile verbunden wird, vermischt wird mit ihrem stofflichen Inhalt. Also eine bestimmte gesellschaftliche Form wird kurzgeschlossen mit dem stofflichen Inhalt. Da der stoffliche Inhalt unverzichtbar ist, wird dann gefolgert, die gesellschaftliche Form sei ebenso unverzichtbar. Ist ja so ein schönes Argument, wenn man mit Leuten über die Abschaffung des Kapitalismus diskutiert und kriegt dann als Gegenargument, ja, willst du zurück in die Steinzeit? Ohne Kapital können wir doch nicht leben, wir brauchen doch Maschinen und Produktionsmittel. Das ist genau das, was der Marx da am Wickel hat. Natürlich brauchen wir Maschinen und Produktionsmittel, aber wir brauchen nicht die Gestalt als Kapital. Und das wird aber zusammengeschoben. Also insofern ist diese trinitarische Formel hier eine Realität, die mehr umfasst jetzt als nur die Verteilung. Die erste Frage, Bewusstsein und Arbeiterklasse, das ist ein weites Feld. Wie das heutige Bewusstsein ist, kann ich jetzt auch nicht irgendwie verallgemeinernd beantworten. Du hast den Vergleich gezogen so zu der Endphase der DDR. Da mag was dran sein. Also bei der Endphase der DDR war ein Gesellschaftssystem völlig diskreditiert. Die Mehrzahl der Menschen sagte also, in diesem System geht es nicht weiter. Der Kapitalismus, zumindest wenn man mal so einigen Meinungsumfragen Glauben schenkt, scheint auch inzwischen diskreditiert zu sein bei einer großen Zahl von Menschen, obwohl ich das jetzt nicht überschätzen würde. Aber was ist der Hauptunterschied zu der Endzeit der DDR? Neben der DDR existierte ein anderes System, was anscheinend alle Wünsche und Bedürfnisse perfekt befriedigen konnte. Und dann war es ja ganz einfach zu sagen, ja, wir wollen das eine System nicht, wir wollen die Eintrittskarte ins Paradies. Okay, jetzt hat man halt festgestellt, ist nicht so weit her mit dem Paradies, aber es gibt nichts mehr, was daneben steht, wo man jetzt einfach reingehen könnte. Und das macht natürlich die Sache auch erheblich schwieriger. Die andere Frage zur Arbeiterklasse. Natürlich existiert die Klasse. Erstmal strukturell. Kapitalismus ohne Lohnarbeit ist überhaupt nicht möglich. Also wenn es keine Arbeiter- und Arbeiterinnenklasse gäbe, dann gäbe es keinen Kapitalismus mehr. Die konkrete historische Gestalt, die verändert sich aber permanent. Also im 19. Jahrhundert weitgehende Rechtlosigkeit, Arbeitstage, Länge des Arbeitstags 15, 16 Stunden. Wenn die Hand in die Maschine kam, wurde man hier mit einem Fußtritt aus der Fabrik gejagt, dass man nämlich den Ablauf gestört hat, dass man da irgendwie eine Entschädigung kriegen könnte oder so, war nicht vorgesehen. Im 20. Jahrhundert, nicht überall, aber in einigen entwickelten kapitalistischen Ländern, war die rechtliche Position der Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen gestärkt. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wird dieses sogenannte Normalarbeitsverhältnis an vielen Stellen aufgelöst. Es entsteht so etwas, was vielleicht auch übertrieben, aber mit einem bestimmten Sinn als Arbeitskraftunternehmer bezeichnet wird. Also es ändert sich eigentlich nichts an dem Ausbeutungsverhältnis, nur ist der Arbeiter für seine Ausbeutung jetzt auch noch selber verantwortlich. Er muss die sozusagen gut in Szene setzen, sonst gibt es überhaupt nichts. Insofern ändern sich permanent die Formen von Arbeiterklasse. Das hat auch Einfluss aufs Bewusstsein, also diese Arbeitskraftunternehmer. Ein Teil davon glaubt vielleicht wirklich, er sei Unternehmer. Die Fragmentierung der Klasse nimmt zu, also insofern ändert sich da etwas, aber ich würde auch nicht sagen, diese ganzen Individualisierungsthesen, es löst sich jetzt alles nur noch in Individualisierung auf, Kollektivität ist überhaupt nicht mehr möglich. So weit sind wir, zumindest meiner Einschätzung nach, auch nicht. Kollektivität, kollektive Aktion scheint mir immer noch möglich, bloß halt unter veränderten Umständen, und es gibt eben nicht einen Zauberschlüssel, den man da nur herausholen müsste, die perfekte Gewerkschaft, die perfekte Partei oder die perfekte was weiß ich was, um dann zu dieser Aktion zu kommen. Also insofern, es gibt die Klasse, aber wie es weitergeht, kann ich dir auch nicht sagen. So, zwei, hier eine Meldung. Wo? Ich wollte eigentlich nur einwerfen, dass also vielleicht in Europa... Ich gebe dir nochmal. Das ist eigentlich keine Frage. Ich wollte nur einwerfen, dass ja vielleicht hier in Europa so eine Depression gerade in den Hybridländern man schon beobachten kann und auch Teil der USA. Aber also sehr große Volkswirtschaften wie zum Beispiel Indien und China, die wachsen ja auch ganz einfach. Und selbst wenn wir jetzt hier solche kapitalistischen Strukturen abschaffen würden, hat der Rest und dieses System längst schon über den gesamten Globus verteilt und dort würde einfach vielleicht sogar noch viel stärker weiter existieren. Ja, meine Frage ist vielleicht ein bisschen marxologisch und hat jetzt nicht so viel mit dem Realverhältnissen zu tun. Es geht einfach darum, dass du ja selber gesagt hast, dass die frühe Rezeption des Kapitals eigentlich relativ wenig Wert auf den Fetisch gelegt hat, also dass immer Ausbeutung und Klassenverhältnisse im Vordergrund gestellt wurden, und das ist ja eigentlich erst so seit der neuen Marx-Lektüre irgendwie eine stärkere Konzentration auf den Fetisch gibt. Und dagegen wird ja jetzt dieser Vorwurf erhoben von manchen Leuten, das gibt es von Hannover und Reiter, dass das Zirkulationsmarxismus sei, also dass es quasi eine falsche Verschiebung ist wieder, dass man sich dann nur noch auf Zirkulationsphänomene und Fetischismen konzentriert und nicht mehr auf Ausbeutung und Klassenverhältnisse. Und in dem Buch wirst du ja auch du genannt als Negativbeispiel für so zirkulationsmarxistische Tendenzen, und da wäre jetzt meine Frage, was du ihm entgegnest. Ich hätte eine Frage gehabt zur Nutzung des Fetischbegriffs als so historisch-erkenntnistheoretischen Rahmen, um bürgerliche Ideologie im Allgemeinen zu beschreiben. Also inwiefern kann das nutzbar gemacht werden? Und darauf hast du eigentlich schon geantwortet, indem du sagst, bürgerliche Individuen sind überhaupt von dieser fetischistischen Struktur geprägt, also alle Bewusstseinsstruktur kapitalistisch vergesellschafteter Individuen ist im Prinzip durch diesen Fetischismus geprägt. Und dann wollte ich aber nochmal fragen, okay, und was ist dann die explizit politische Dimension, die da aufgemacht werden kann? Also, das habe ich noch nicht ganz verstanden, wenn sozusagen, wenn alle Ideologie durch den Fetisch bestimmt wird, dann ist ja auch klar, dass das Politische durch den Fetisch bestimmt wird. Also, was wäre das Spezifische, was nutzbar gemacht werden kann? Ich habe noch eine Aufmerksamkeit, dann wollen wir nochmal der Runde antworten. Ja, meine Frage würde sich vielleicht verbinden lassen mit der vorletzten. Mir war jetzt quasi ein bisschen zu kurz gekommen, quasi die Grundform des Fetisch als wahren Fetisch, ob nochmal ein bisschen der Fokus drauf gelegt werden kann. Vergesellschaftung, wie läuft die ab, wie wird dieser Zusammenhang hergestellt, welche Funktion hat er, der Wert, und wie macht er sich an den einzelnen Arbeitsprodukten fest? So, jetzt. Ja. Naja, also die letzte Frage, das würde jetzt eigentlich ein Seminar voraussetzen. Das war ja auch das Problem von dem Vortrag, also jetzt in einer guten halben Stunde mal so durchzumarschieren, Fetischismus in den drei Bänden Kapital, wo man normalerweise in einem Kapitalkurs ja, schon ein gutes Jahr oder zwei Jahre dran sitzt, ist eigentlich schon ein verwegenes Unterfangen. Also jetzt mal so schnell Wertvergesellschaftung im Rahmen der Diskussion in drei Sätzen zu erklären, tut mir leid, also da muss ich passen, da müsste man schon dann ein bisschen tiefer einsteigen. Dieser Zirkulationsmarxismus-Vorwurf finde ich natürlich in gewisser Weise witzig. Ich reise ja hier nicht erst seit gestern durchs Land, sondern schon ein bisschen länger, und einer der Running Gags, egal welches Thema zu Marx ich behandle, ist, man muss alle drei Bände lesen, sonst hat man überhaupt nichts, auch nichts vom ersten Band. Um in diese drei Bände besser reinzukommen, also die größten Schwierigkeiten dieser drei Bände, für die ich diese Einführung geschrieben habe, wo es wirklich von Werttheorie bis Fetischismus und darüber hinaus dann auch noch um Staat und Kommunismus geht, weil aber trotzdem ich gemerkt habe, man hat Probleme mit dem Anfang der drei Bände, schreibe ich einen Kommentar zu den ersten zwei Kapiteln. Nicht um irgendwas darauf zu reduzieren, sondern um den Leuten zu ermöglichen, über die Schwierigkeiten dieser ersten zwei Kapitel wegzukommen und den Rest zu lesen. Und dann muss ich mir den Vorwurf anhören, ach, da gibt es ja Leute, die wollen das Kapital auf die ersten zwei Kapitel reduzieren. Das finde ich einigermaßen lächerlich. Das Buch selber, eigentlich ist es eher so ein längerer Aufsatz, also ich glaube 60 oder 70 Seiten sind es nur, ist eigentlich ein Beispiel dafür, wie man Kritik des Zirkulationsmarxismus von Hanloser und Reiter, was er erwähnt hatte, ist eigentlich ein Beispiel dafür, wie man, oder es ist ein Beispiel dafür für den Unterschied von wissenschaftlicher Argumentation und reinen Glaubenssätzen. Es wird da etwas ausgesagt über das Transformationsproblem, wie der Zirkulationsmarxismus damit umgehen würde, über die Krise, über die Dynamik und so weiter und so fort. Nirgendwo wird in diesem Buch auch nur ein Beispiel genannt, ein Zitat. Wer sagt das denn überhaupt? Es ist also das Musterbeispiel, wie so eine Strohpuppe aufgebaut wird. Es wird über das Transformationsproblem das und jenes gesagt, und das ist ja völliger Nonsens. Ja, mich würde mal interessieren, wer hat es denn einmal schon mal gesagt? Schweigen sich die Autoren drüber aus? Das muss man ihnen glauben. Also das Buch hat sozusagen die jetzt erkenntnistheoretisch eher den Status einer religiösen Offenbarung, da sind irgendwelche Gurus, die sagen, so und so ist es, wir wissen, wie dieser Zirkulationsmarxismus agiert, argumentiert, wo das steht, wer das sagt, ach, da kommt es nicht so drauf an. Also man kann sozusagen nur glauben oder nicht glauben. Wissenschaft hat was mit Argumentation zu tun, da muss man sagen, wer argumentiert so, damit würden sich die Autoren angreifbar machen, dann könnte man ja mal nachlesen und gucken, argumentieren die wirklich so und könnte dann feststellen, die Autoren haben entweder Recht oder sie haben Unrecht. Aber so wie das Ganze daherkommt, die brauchen keine Quellen, ja, die Evangelisten im Neuen Testament brauchen auch keine Quellen, die waren direkt von Gott inspiriert und das ist so der Stil, wie da argumentiert wird. Also insofern... Entschuldigung, Michael, ich muss jetzt die Frage stellen, Zirkulationsmarxismus, ist das Begriff, den ich kennen müsste unbedingt, weil das kenne ich jetzt nicht. Und das ist jetzt wieder sehr parteiisch, wenn ich sage, das muss man nicht kennen. Nee, aber das ist jetzt wirklich die Wahrheit. Es ist auch wahr, dass ich in letzter Zeit nicht mehr so verfolge, die Sachen, aber ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Also es ist eine bestimmte... Richtung könnte man sagen, also es gibt nicht nur dieses Buch, es gibt auch in Wien die Zeitschrift Grundrisse, die von Karl Reiter rausgegeben wird. Und da wird eben, so wie du das auch richtig zusammengefasst hast, wird kritisiert, es gäbe eine Strömung linker Debatte, die auf Fetischismus nur abhebt und damit das Kapital oder die Analyse des Kapitals völlig in Richtung Zirkulation drängt. Und das, was in der Produktion stattfindet, Arbeit, Ausbeutung, das würde damit negiert. Damit einhergeht dann, dass auch gesagt wird, ja, die Arbeiterklasse, auf die kommt es gar nicht mehr an oder die ist reaktionär geworden. Also es wird da so eine ganze Sache dran aufgebaut. Und das ist in bestimmten Kreisen einflussreich. Es gibt dann auch gewisse Überschneidungen, etwa mit Positionen von Negri und Hart. Also ich werde von denen kritisiert und ich kritisiere die auch. Ne? Also, wie heißen die beiden? Karl Reiter, Reiter mit 2 T, und Gerhard Hannloser. Professoren aus der Wiener Schule oder wie? Weder Professoren noch beide Wien. Also Karl Reiter ist in Wien, Gerhard Hannloser ist in Freiburg, glaube ich. Gut, wir können. Hast du noch, glaube ich, noch? Nee, das war's. Ich gucke noch mal für eine dritte. Ich habe schon eine Frage gestellt. Ah ja, genau. Ach so, warte mal, was? Das politisch, ja, ja. Ich habe dich unterbrochen. Ja, ja, jetzt habe ich es wieder. Also erstmal, wir sind alle dem Fetisch unterworfen. Das ist richtig. Aber das heißt nicht, dass wir dem so unterworfen sind, dass wir dem gar nicht entkommen könnten. Wir reden hier über den Fetisch. Das heißt, wir sind da auch zum Teil ausgebrochen. Es gibt so eine Tendenz in der kritischen Theorie bei Adorno von einem universellen Verblendungszusammenhang zu reden, wo es eigentlich gar keinen Ausweg mehr gibt und man kann dann nur noch Flaschenpost in die Zukunft verschicken. Da drängt sich dann natürlich immer die Frage aus, wenn jemand sagt, es gibt einen universellen Verblendungszusammenhang, woher weiß er das? Der müsste dem ja auch unterliegen. Also der Fetischismus, der ist zwar überall anwesend, als Hintergrund. Keiner kann sich dem entziehen, aber niemand ist jetzt auch völlig durch irgendwelchen Fetischismus oder Mystifikationen determiniert. Das ist der erste Punkt, den man da festhalten kann. Der zweite Punkt, du hast recht, ja, mit der Feststellung, wenn das der allgemeine Hintergrund ist, dann lässt sich der Einfluss da auch überall nachweisen. Ich habe jetzt versucht, mit diesem Beispiel Gerechtigkeitslücke deutlich zu machen, wie politische Auseinandersetzungen, die zum Teil auch als progressiv gelten, Die Sozialdemokratie redet über Gerechtigkeit. Die tut ja was. Die stellt gerechtere oder will zumindest gerechtere Verhältnisse herstellen. Da ist doch was Progressives dran. Da kann man mit Hilfe dieser Fetischismusanalyse sehr gut aufzeigen, wie diese und auch noch viel radikalere Positionen als die SPD erstmal innerhalb des Koordinatensystems verbleiben, das von diesen bürgerlich-kapitalistischen Verhältnissen aufgespannt ist. Insofern habe ich von einer politischen Bedeutung gesprochen. Das ist nicht bloß irgend so eine abstrakte marxologische Analyse, sondern man kann da wirklich auch im politischen Alltagsgeschäft was mit anfangen. Der Fetischismusbegriff hat natürlich auch eine kritisch-emanzipatorische Dimension. Da würde mich mal interessieren, die Aufhebung des Fetischismus, die Alternative. Bei Marx ist ja der Übergang von involviert gemeinschaftlichen Verhältnissen zu gesellschaftlich vermittelten und nicht vermittelten ein Fortschritt zunächst. Aber diese sachliche Vermittlung ist natürlich gleich als eine Verselbstständigung historisch aufgetreten. Jetzt ist die Frage, in solchen hochkomplexen Gesellschaften, wie wir sie hier haben, geht es ohne sachliche Vermittlung? Sachliche Vermittlung über Markt und so weiter, oder ist das identisch mit Verselbstständigung? Wo liegt da die Differenz? Was hältst du von Versuchen, den Begriff des Fetisch auch auf andere Dinge anzuwenden, zum Beispiel auf den Staat oder das Recht? Hältst du es für sinnvoll oder unsinnvoll, oder kannst du dazu was sagen? Bezüglich des Zynismus des Denkens innerhalb des Systems der bürgerlichen Gesellschaft, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, diesen Zynismus in allen seinen Facetten aufzudecken und zu brandmarken, oder wie kann jeder von uns dazu beitragen, dass tagtäglich dieser Zynismus offengelegt werden kann? Da erwartest du wirklich eine Antwort drauf. Mich würde nochmal interessieren, wie du das siehst, Nachhaltigkeit und ökologische Entwicklung, also regenerative Energien, ist das ein Ausbruch aus der trinitarischen Formel oder festigen wir den Kapitalismus, damit er weiter existieren kann? Wäre das eine Chance, aus dieser trinitarischen Formel auszubrechen, aus der Logik? Fange ich mal mit der Frage an, die ich am kürzesten, glaube ich, beantworten kann, ob man den Fetischismus-Begriff ausdehnen kann. Also bei Marx definitiv finden wir nur drei Fetischbegriffe: Warenfetisch, Geldfetisch, Kapitalfetisch. Also es gibt bei Marx keinen Lohnfetisch, keinen Staatsfetisch, keinen was weiß ich was für Fetisch, nur die drei. Es gibt dann noch eine Reihe von Mystifikationen. Also im Kapital arbeitet er schon mit einem sehr differenzierten Begriffen, und ich halte auch diese Unterscheidung für sinnvoll. Fetisch bei Marx bedeutet, dass bestimmte gesellschaftliche Charaktere als dingliche Eigenschaften, als Eigenschaft eines Dings erscheinen. Die Ware verfügt als gegenständliche Eigenschaft über Wert, nicht als gesellschaftliche Beziehung. Das Geld verfügt als dingliche Eigenschaft über die Eigenschaft allgemeiner Austauschbarkeit. Das Kapital verfügt als dingliche Eigenschaft über die Fähigkeit, Profit und Zins hervorzubringen. Also gesellschaftliche Verhältnisse werden zu dinglichen Eigenschaften. Die anderen, wenn jetzt der Fetischbegriff ausgedehnt wird, es wird von Lohnfetisch oder du hattest, glaube ich, Staatsfetisch angeführt oder Rechtsfetisch, dafür ist eher meiner Meinung nach der Begriff der Mystifikation geeignet. Weil Staatsfetisch, der Staat ist nicht ein Ding, der als Ding bestimmte Eigenschaften hat, sondern was da ja eher mit gemeint ist, dass es sozusagen als eine quasi gesellschaftliche Natürlichkeit erscheint, wir brauchen einen Staat. Wir brauchen irgendwie so eine Ordnungsmacht, die uns sagt, wo es lang geht, sonst kommen wir ja gar nicht alleine klar. Das ist der klassische Fall von dem, was Marx als Mystifikation, als Verkehrung beschreibt, aber ich sehe da nicht eine Dinglichkeit im Spiel. Insofern finde ich die Beschränkung des Fetischbegriffs, wie wir das bei Marx vorfinden, eigentlich ganz sinnvoll. Wenn man das ausdehnt, dann geht was Spezifisches verloren. Nachhaltigkeit und Ökologie hat, glaube ich, mit Antikapitalismus, mit Kapitalismusüberwindung erstmal nicht viel zu tun. Der Kapitalismus kann mit Sonnenenergie Profit machen, genauso wie er das mit Öl macht. Das Problem sehe ich da eher woanders. Der Kapitalismus in seiner Verwertungslogik, blind für die Zerstörung von Mensch und Natur, wie das Marx ja auch schon am Ende vom 13. Kapitel rausstellt, diese berühmten Schlusssätze, also jeder Fortschritt im Kapitalismus gründet auf die Zerstörung von Mensch und Natur. Der Kapitalismus ist in diesem Prozess so weit, der Zerstörung so weit vorangeschritten, dass man die Frage stellen kann, ist dieser Zerstörungsprozess noch in einem überschaubaren Zeitraum überhaupt aufhaltbar? Oder hat nicht dieser Zerstörungsprozess derartige Formen angenommen, dass weder eine kapitalistische noch eine vielleicht irgendwie geartete sozialistische Gesellschaft da überhaupt mit klarkommt? Also, dass das Kapital als Destruktivkraft hat es schon solche Destruktionen angerichtet, denen wir gar nicht mehr entkommen können. Das scheint mir eine offene Frage. Also es gibt so einen gewissen katastrophischen Diskurs. Da ist der Point of No Return seit 50 Jahren immer letztes Jahr schon überschritten worden. Muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, aber man kann diese Probleme auch nicht einfach so abtun. Also sie existieren. Daran jetzt aber Überwindung des Kapitalismus festzumachen, also mit der Sonnenenergie, ist nicht der Kapitalismus überwunden. Ging es um die trinitarische Formel bei Ihnen? Wie kommt man dort raus? Da glaube ich, kommt man da auch überhaupt nicht raus. Also die Vorstellung, wir brauchen diese drei Faktoren, da könnte man eher, das passt sogar zu der trinitarischen Formel, dass man sagt, ja Mensch, jetzt haben wir die ganze Zeit diesen Faktor Boden oder verallgemeinern wir ihn, Faktor Natur, übermäßig ausgereizt. Jetzt müssen wir Gerechtigkeit der Natur gegenüber üben. Und es gibt ja auch schon zum Teil solche Ansätze, ja, 19. und 20. Jahrhundert, da ging es um die Gerechtigkeitsfrage gegenüber der Arbeit, also da muss man Kapital und Arbeit irgendwie ins Verhältnis setzen. Jetzt merken wir, es gibt ja noch was anderem, dem gegenüber wir Gerechtigkeit walten müssen, das ist die Natur oder der Planet und Ähnliches. Also da ist dann auch die Grenze zum Mystizismus ziemlich in ziemlicher Nähe, also da führt überhaupt nichts automatisch aus der trinitarischen Formel raus. Zynismus des bürgerlichen Denkens, wie man da rauskommt, naja, man muss sich halt jeden Tag mit auseinandersetzen. Die Patentlösung habe ich leider auch nicht dafür. Das ist halt... Nein, es geht um die Diskussion mit andersdenkenden Menschen. Und man muss ja auch manchmal Angst haben, dass man gleich auf die 12 kriegt. Also da kann ja ganz schön Aggressionen auch drin stecken. Ja, natürlich kommen da Aggressionen. Wenn man sich mit dem Thema Kapitalismus beschäftigt, auf der Ebene, auf der das Marx getan hat, wenn wir uns das aneignen, ist es ja auch bis zum gewissen Grad eine Art Selbsterforschungsprozess. Es wird uns nämlich mitgeteilt, in welcher Art und Weise wir selber an diesen ganzen kapitalistischen Prozessen beteiligt sind, wo wir die selber vielleicht bisher als ganz natürlich, nicht hinterfragbar akzeptiert haben. Also wenn man sich mit dem marxischen Kapital intensiv auseinandersetzt und also denjenigen, die hier Kapitalkurse besucht haben, ist es vielleicht ja auch schon so gegangen, die merken, hoppla, ich dachte die ganze Zeit, ich bin ja ein kritischer Mensch und habe da alles Mögliche kapiert und jetzt stelle ich fest, nee, ich bin diesem System auch an so und so vielen Stellen auf den Leim gegangen. Ja, wenn man jetzt mit anderen diskutiert, dann muss man da auch solche Vorstellungen erschüttern. Und das trifft nicht immer auf Gegenliebe. Also in so, aber okay, da muss man halt durch, da muss man sich mit auseinandersetzen. Und das ist eine Schwierigkeit, jetzt nicht einfach nur plakativ zu argumentieren, die anderen damit auch zu verschrecken, da erreichst du gar nichts. Aber auch auf der anderen Seite vor lauter Vorsicht und du willst den anderen nicht erschrecken, dann nicht irgendeinen Unsinn zu erzählen. Aber das ist Alltagsgeschäft, da müssen wir jeden Tag eben durch. Aufhebung des Fetischs, Alternativen und geht das überhaupt, ist auch ein Argument, was sozusagen bei den klügeren Köpfen bürgerlichen Denkens verbreitet ist. Die lesen Marx, die verstehen da auch was. Das ist ja nicht so, dass jetzt das bürgerliche Denken überhaupt nichts von Marx verstehen würde. Da wird dann auch diese Fetischismusanalyse, sachliche Vermittlung, Verselbstständigung gesellschaftlicher Verhältnisse, wird da auch durchaus aufgefasst und dann kommt als Gegenargument, wir leben aber heute in einer hochkomplexen Gesellschaft, wir brauchen sachliche Vermittlung als Reduktion von Komplexität, wir können das alles gar nicht mehr selber leisten, also in irgendeinem überschaubaren Familienzusammenhang, dörflichen Zusammenhang wäre das ja vielleicht noch möglich, aber in so einer hochkomplexen Weltgesellschaft, Globalgesellschaft, wie wir heute sind, da geht es gar nicht mehr. Das ist dann das Beliebte, also diese Argumente ist dann ein beliebtes Feld von Leuten wie Luhmann, Beck und ganze Surkamp-Reihen kann man damit füllen. Dem würde ich schon entgegenhalten, es macht einen grundsätzlichen Unterschied, ob ich versuche, mein Leben im weitesten Sinne selber zu regeln, selber zu beherrschen oder ob ich eine sachliche Vermittlung habe. Also das ist nicht ein gradueller Unterschied, das ist ein Unterschied ums Ganze. Und Emanzipation, also in dem emphatischen Sinne, wie Marx von Emanzipation gesprochen hat, das denke ich, ist nur möglich, wenn eben die sachliche Vermittlung aufgehoben wird. Das heißt nicht bloß Abschaffung des Kapitalverhältnisses, das heißt auch Abschaffung von Ware, Geld und Markt, also da, und Staat sowieso. Also darunter geht es nicht, wenn diese Art von Emanzipation erreicht werden soll. Wenn man sagt, okay, das sind alles viel zu süße Früchte, können wir sowieso nicht erreichen, ja okay, dann geht es auch eine Nummer kleiner. Aber darüber muss man sich dann schon im Klaren sein. Auch eingedenk aller Schwierigkeiten halte ich an diesem Ziel Emanzipation fest, bin mir auch klar darüber, was alles dazugehört. Nur würde ich eben nicht wie diese ganzen Soziologen und Theoretiker einer komplexen Gesellschaft diese Schwierigkeiten so hochhängen. Auch wenn wir in einer Weltgesellschaft leben, um die Produktion in Berlin zu regeln, muss ich mich nicht unbedingt mit einer Bäckerei in Australien auseinandersetzen. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, bestimmte Probleme in einem kleineren, überschaubaren, lokalen Rahmen zu lösen, andere Probleme in einem größeren Rahmen und wieder andere Probleme wozu dann diese ökologischen zum Beispiel gehören, auf so eine Art Weltrahmen. Also mir scheint da gar nicht das Problem zu sein, die Komplexität, sondern das Problem ist die Herrschaftsförmigkeit. Also wir haben auf der einen Seite sachliche Vermittlung über Geld, über Kapital, über Märkte, aber das ist doch keine neutrale Vermittlung, dass jetzt, da ist irgend sowas halt komplex und dann bedient man sich irgendwelcher neutralen Mechanismen, sondern das sind doch gleichzeitig auch Herrschaftsmechanismen, Mechanismen sachlicher Herrschaft, nicht persönlicher Herrschaft eines Königs oder eines Priesters, sondern sachliche Herrschaftsmechanismen. Und darum geht es, diese sachlichen Herrschaftsmechanismen zu beseitigen, die zu überwinden. Sollte das eines Tages mal gelingen, bricht nicht das Paradies an. Dann gibt es jede Menge Auseinandersetzungen und dann muss man Formen entwickeln, wie man diese Auseinandersetzungen führt, ohne sich den Schädel einzuschlagen und auch ohne, dass diese Auseinandersetzungen 20 Jahre dauern, bevor man zur nächsten Entscheidung kommt. Und das ist kein kleines Problem. Aber dieses Problem scheint mir nicht nur lösbarer, sondern auch sympathischer zu sein als die Probleme, die diese sachliche Vermittlung hervorbringt. Krisentendenzen, Arbeitslosigkeit, Hunger. Jedes Jahr sterben Millionen Menschen an Hungers, während auf der anderen Seite Millionen Tonnen Lebensmittel vernichtet werden, um Preise aufrechtzuerhalten. Also diese sachliche Vermittlung, die sieht nur in den ökonomischen Lehrbüchern so rational und effektiv aus, wenn wir unseren Blick auf die ganze Erde ausdehnen, dann sehen wir, für diese sachliche Vermittlung zahlen viele Menschen einen verdammt hohen Preis. Und insofern hat die für mich jetzt auch überhaupt nichts Positives. Also wo ich dann sagen könnte, naja, das andere ist so schwierig, vielleicht versuchen wir es doch damit. Nee, diese sachliche Vermittlung, die wir haben, die zieht eine verdammte Blutspur durch die Geschichte, mit der ich mich nicht abfinden möchte.